küssen dich kennt he, ob ey, mein Jott und alle Welt. München, die dich früher nicht gekannt, komme aus der Löcher angerannt, sind ganz plötzlich all mit dir verwandt. Ist all das, was du bisher geschafft, Minche, die dich für Herr Joti kannt, die eben dir noch nirgends mit der Hand.